Als aber die Königin von Saba das Gerücht von Salomo vernahm, da kam sie, um Salomo mit Rätseln zu versuchen, mit einem sehr großen Gefolge, sowie mit Kamelen, die Spezereien und eine Menge Goldes und Edelsteine trugen, nach Jerusalem. Als sie nun zu Salomo hineinkam, redete sie mit ihm von allem, was sie sich vorgenommen hatte. Salomo aber hatte Antwort auf alle ihre Fragen, nichts blieb Salomo verborgen, dass er ihr die Antwort darauf schuldig geblieben wäre. Als aber die Königin von Saba die Weisheit Salomos wahrnahm und den Palast, den er erbaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch, die Wohnungen seiner Beamten und das Aufwarten seiner Diener und ihre Gewänder und seine Mundschenken und ihre Gewänder und seine Brandopfer, die er im Tempel Jahwes darzubringen pflegte, da geriet sie ganz außer sich und sprach zum Könige, volle Wahrheit ist es, was ich in meinem Lande von deinen Angelegenheiten und von deiner Weisheit vernommen habe. Ich habe ihre Erzählungen nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und dabei ist mir noch nicht einmal die Hälfte von der Fülle deiner Weisheit berichtet worden, du übertriffst noch das Gerücht, das ich vernommen habe. Glückselig deine Frauen und glückselig diese deine Diener, die allezeit dienend vor dir stehen und deine Weisheit hören. Es sei Jahwe, dein Gott, gepriesen, der an dir wohlgefallen hatte, dass er dich auf den Thron setzte als einen König Jahwes, deines Gottes, weil dein Gott Israel lieb hat, dass er ihm für immer Beistand verleihen will, darum hat er dich zum König über sie gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. Und sie schenkte dem Könige 120 Talente Goldes und eine sehr große Menge Spezereien und Edelsteine, nie hat es wieder so viele Spezereien gegeben, als die Königin von Saba dem König Salomo schenkte. Aber auch die Leute Hurams und die Leute Salomos, die Gold aus Ophir geholt hatten, brachten Sandelholz und Edelsteine mit. Und der König ließ von dem Sandelholz Lehnen sowohl für den Tempel als für den königlichen Palast anfertigen, sowie Zithern und Harfen für die Sänger, dergleichen war vorher nicht im Lande Juda zu sehen gewesen. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was sie wünschte und begehrte, außerdem, was sie zum Könige gebracht hatte. Hierauf machte sie sich auf den Heimweg und zog samt ihren Dienern wieder in ihr Land. Und das Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem Jahr einkam, betrug 666 Goldtalente, abgesehen von dem, was einkam von den Karawanen und dem, was die Händler brachten. Dazu brachten auch alle Könige Arabiens und die Statthalter des Landes Salomo Gold und Silber. Und der König Salomo ließ 200 große Schilde von geschlagenem Gold anfertigen, 600 Sekel geschlagenen Goldes verwendete er auf jeden Schild. Dazu 300 Tatschen von geschlagenem Golde, 300 Sekel Goldes verwendete er auf jede Tatsche. Und der König setzte sie ins Libanon-Waldhaus. Ferner ließ der König einen großen elfenbeinernen Thron anfertigen und überzog ihn mit gediegenem Golde. 6 Stufen hatte der Thron, und eine vergoldete Fußbank war am Throne befestigt. Und am Sitzplatze waren auf beiden Seiten Armlehnen, und neben den Lehnen standen 2 Löwen. 12 Löwen aber standen auf den 6 Stufen zu beiden Seiten. Derartiges ist nie für irgendein Königreich angefertigt worden. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren von Gold, und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren von feinem Golde, nichts von Silber, denn das Silber wurde zu den Zeiten Salomos für gar nichts geachtet. Denn der König hatte Schiffe, die mit den Leuten Hurams nach Tarsis fuhren, aller 3 Jahre einmal kamen die Tarsis-Schiffe und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Und der König Salomo übertraf alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Und alle Könige der Erde begehrten, Salomo zu sehen, um die Aussprüche seiner Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Dabei brachten sie ein jeder sein Geschenk, silberne und goldene Geräte, Gewänder, Waffen und Spezereien, Rosse und Maultiere, ein Jahr wie das andere. Und Salomo besaß 4000 Gespanne Rosse und Wagen und 12.000 Reiter, die legte er in die Wagenstätte und in die Umgebung des Königs zu Jerusalem. Und er war Herrscher über alle Könige vom Euphratstrom an bis zum Lande der Philister und bis zur Grenze Ägyptens. Und der König machte, dass das Silber zu Jerusalem an Menge den Steinen gleichkam und die Zedern den Maulbeerfeigenbäumen, die in der Niederung wachsen. Und man führte für Salomo Rosse aus Ägypten und aus allen Ländern aus. Die übrige Geschichte Salomos aber, die frühere wie die spätere, findet sich ja aufgezeichnet in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Weissagung Ahias von Silo und in der Offenbarung Jedos, des Sers, an Jerobeam, den Sohn Nibats. Es herrschte aber Salomo zu Jerusalem 40 Jahre als König über ganz Israel. Alsdann legte sich Salomo zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Rehabeam ward König an seiner Stadt.